discos, pop and roll, so much in the pop and roll. Discos, pop and roll, so much in the pop and roll. Du würdest gern etwas anderes erleben, und du weißt, das kann dir nur als Kind leben geben.